Kundgabe 444 und 445. Empfangen am 31.05. und 1.06.1938. Vergebung der Sünden. Aufrichtige Reue. Sünden vergeben durch Priester, eine den Glauben tötende Unsitte. Vergebung der Sünden ohne Zeremonien. Mechanisches Handeln ohne Wert. Gehet in euch und erkennet eure Sünden. Und wenn ihr gefehlt habt, so bittet den Herrn um Verzeihung und um seine Gnade. Das allein ist wohlgefällig vor Gott. Doch wenn ihr glaubet, dass ununterbrochene Gebete zu Gott dringen, die nicht aus tiefstem Herzen kommen, wenn ihr glaubet, dass der Herr nur denen vergibt, die für dieses Leben durch Privileg näher dem Herrn zu sein glauben, die sich ein Schema zurechtgelegt haben, nachdem alle Sünden in bestimmter Frist programmmäßig erlassen werden, so will euch der Herr eines Besseren belehren. Ihr habt durch die göttliche Liebe des Heilands euch das Anrecht erworben, euch befreien zu können von euren Sünden, so ihr diese im innersten Herzen erkennt, darüber aufrichtig Reue empfindet und zugleich den Herrn und Heiland um sein göttliches Erbarmen anfleht, dass er diese Sünden von euch nehmen möge und dass ihr den festen Vorsatz fasset, diese Sünden zu meiden, aus Liebe zum göttlichen Heiland. Alles, was der Mensch als Unrecht erkennt, muss er auch im Herzen verabscheuen. Und dieses wird wieder auch in ihm den Vorsatz reifen lassen, die Sünde zu meiden. Und bringt er dann wie ein Kind seinem Vater die ernste Gesinnung entgegen, diesen nie durch solches Unrecht betrüben zu wollen, vereinigt sich mit dem Abscheu tiefe Reue und der Vorsatz, sich zu bessern. So nimmt der Herr liebevoll den reuigen Sünder an sein Herz und vergibt ihm seine Sünden. In der Welt aber haben sich Sitten und Gebräuche eingebürgert, nach denen man seiner Sünden ganz mechanisch enthoben werden kann. Und damit ist einem größeren Übel und Frevel an der Menschheit Vorschub geleistet worden. Denn es wurde der Nachlass der Sünden zu einer wahren glaubentötenden Unsitte, weil er sich so vollzog, dass schließlich das Empfinden des Herzens wohl dabei als unerlässlich erwähnt wurde, dass aber die wenigsten der Sünder sich befleißigten, in völlige Fühlungnahme mit dem Herrn zu treten. Dass zwar alle zeremoniellen Bedingungen erfüllt wurden, der eigentliche Akt der Sündenvergebung aber die Menschen in dem Glauben ließ, ihrer Pflicht nachgekommen zu sein, dass jedoch das Herz des Menschen noch gar nicht die Bedingung erfüllt hat, die zur Vergebung der Sünden durch den Herrn vonnöten sind. Und immer mehr gewann dadurch eine Irrlehre Oberhand, die wohl in ihrer Grundauffassung und ihrer Absicht gut und edel ist, aber die Menschen nur an eine pflichtmäßige Ausübung einer Handlung gewöhnt, die in ihrer ganzen Tiefe gar nicht ernst genug erfasst wird und doch so unendlich notwendig ist für das Seelenheil der Menschen. Keinem Menschen ist es gegeben, sich selbst von seiner Sündenschuld zu erlösen. Er bedarf dazu immer der Liebe des göttlichen Heilands. Ebenso hat auch der Mensch von sich selbst aus nicht die Macht, anderen Mitmenschen die Sünden zu vergeben. Nur wenn er in Ausübung seines Amtes als Vertreter der ewigen Gottheit auf Erden handelt und dabei das Herz des Menschen innigst bewegt ist, das heißt, dieser aus vollster Erkenntnis seiner Schuld den Vater im Himmel um Vergebung bittet. Es ist also immer nur ausschlaggebend der Wille des Erdenkindes. Und die Handlung des Stellvertreters Gottes ist nur ein sinnbildliches Zeichen des Gnadenaktes. Es wird so nach das Sündenbekenntnis, das abgelegt wird, ein völlig nutzloses sein, auch wenn damit die Pflichten scheinbar erfüllt sind. Wenn nicht ein gleiches Sündenbekenntnis zum göttlichen Vater mit innigstem Flehen um Vergebung gesandt wird. Und umgekehrt wird hingegen ein solches reuevolles Sündenbekenntnis dem Vater gegenüber auch ohne diese Zeremonie die wahrhafte Vergebung dieser Schuld bewirken. Es wissen die Menschen oft nicht mehr, wie ferne sie der wirklichen Gottheit sind, obwohl sie allen Anforderungen, welche die Kirche auf Erden ihnen stellt, nachkommen. Es ist zu völlig mechanischem Handeln geworden, was innigstes Herzensbedürfnis sein sollte. Und so kann auch ein solches Erfüllen der Pflichten nicht immer von gleichem Segen sein. Die Herzen müssen zu Gott finden. Eine innige Verbindung mit dem Schöpfer und Erlöser muss vorangehen. Dann wird der Herr in aller Gnadenfülle die Erdenkinder bedenken, auf dass sie immer mehr zu ihm finden und ohne ihren Heiland bald nicht mehr wandeln mögen auf Erden. Doch der erste Schritt muss selbst getan werden. Es weiß ein jeder, wenn er gesündigt hat. Er muss nun auch, so wie er selbst zur Sünde gefunden hat, auch zur inneren Einkehr finden. Erkennt er die Sünde, so wird er sie auch verabscheuen lernen, und dann folgt die Reue und der Wunsch, von der Schuld befreit zu werden. Dann aber ist das Gebet um Vergebung aus dem Herzen kommend und wird auch so das Ohr dessen erreichen, der allein alle Schuld tilget durch seine große Liebe. Amen.